Ich hörte Motoren, Schritte, dann wurde es kalt. Wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Ihr seid jetzt Teil von etwas Größerem. Ich sah die Hände an der Scheibe. Ein Moment, der nie vergeht. Subjekt A in fremden Akten. Doch mein Herz schlägt gegen das System. Ich hielt dich fest im dunklen Wagen. Die Welt war laut, wir waren still. Blumen an der Wand gezählt, bis die Wand zu Ende war. Sie sagten, vergesst, was ihr wart. Doch wir erinnern uns in jedem Traum. Die Stimmen hallen, Türen schlagen. Wir schreien ganz ohne Laut. Wir sind Schatten, wir sind Lücken in den Akten, die keiner liest. Wir sind Stimmen im Band, Rauschen, verloren, doch nicht besiegt. Dies ist dein Zuhause jetzt. Und Angst, ich wollte zurück, wollte Licht, doch Althöfer war mein einziger Klang. Deine Eltern sind die Feinde, er flüsterte es Nacht für Nacht. Ich begann ihm zu vertrauen, bis ich mich selbst nicht mehr erkannt. Wir sind Schatten, wir sind Lücken. Oder Visuals für ein Musikvideo. Sag einfach Bescheid, wie tief du eintauchen willst.